Diagonal über das halbe Spielfeld und landet bei Shaw. Ja, Shaw hat den Ball. Doch da, ein gegnerischer Spieler stellt sich ihm in den Weg. Es ist, oh nein, El Torbellino, der Wirbelsturm. Peter? Wird Shaw an ihm vorbeikommen? Shaw macht eine Körpertäuschung, dann einen, nein, zwei Übersteiger. Und ja, er kommt an El Torbellino vorbei. Einfach genial, dieser Shaw. Peter? Wenn du wieder so drauf drehst, du musst ja nur noch den Torwart überwinden. Doch Jonas ist ein Mordsbrocken. Da muss man erstmal eine Lücke finden. Schau, leg die Ball auf den Fuß. Jetzt schießt er und... Mann, Just. Du solltest doch nicht mal wegducken. Du musst nach dem Ball hechten. Ihn fangen. Wie so ein Mädchen, ey. Ich bin noch nicht lebensmüde. Ich sagte, du sollst nicht so fest schießen. Das war doch nicht fest. Egal. Ich war lang genug Zielscheibe. Der Mordsbrocken meldet sich vom Training ab. Just, bitte. Du weißt doch, in 3 Tagen findet das erste Finalspiel der kalifornischen Schulfußballmeisterschaften statt. Tut mir leid, aber ich möchte noch ein Weilchen leben. Hey, da vorne steht ein Junge. Ob der zu uns will? Vielleicht ein Kunde. Glaube ich nicht. Hey, können wir dir irgendwie helfen? Ja. Ich glaube schon. Ihr seid die 3 Detektive. Ja, sind wir. Ich bin Justus. Peter. Bob. Ich heiße Emiliano de la Cruz. Ich bin zu euch gekommen, weil ich dachte, dass ihr uns helfen könnt. Aha. Wobei genau sollen wir denn helfen? Mein kleiner Bruder Pedro und ich leben bei meinen Großeltern in San Fernando. Meine Eltern sind vor Jahren bei einem Autounfall in Peru ums Leben gekommen. Unsere Großeltern sind sehr liebe Menschen, auch wenn man sie oft nicht ganz nachvollziehen kann. Und obwohl ich das, was in letzter Zeit passiert ist, nicht so sehe wie sie, ist es immer noch sehr seltsam. Was ist denn passiert? Nichts Schlimmes, wie ich zunächst fand. Aber meine Großeltern sind sehr abergläubisch und alles, was geschieht, kann man so begründen, wie sie es tun. Aber was trifft denn zu? All die Dinge, die sich in den letzten Wochen ereigneten, sind laut meiner Großeltern Vorboten des Todes. Sie meinen, dass jemand aus unserer Familie sterben wird. Hier muss es reingehen. Da bin ich jetzt wirklich neugierig. Unter Vorboten des Todes kann ich mir irgendwie nicht viel vorstellen. Vor allem nicht unter denen, die Emiliano genannt hat. Lilien, rotes Messer, Eulenrufe. Ich weiß es ja auch nicht. Vielleicht ist es nur Zufall. Oder jemand erlaubt sich einen Scherz. Auf jeden Fall müssen wir uns ein Bild von den Großeltern machen. Meinst du, die beiden sind auf ihre alten Tage etwas sonderbar geworden? Oder sie waren es schon immer. Ah, hier ist es. Hallo, da seid ihr ja. Hi. Hallo. Tag. Hallo. Das ist mein Bruder Pedro. Kommt rein. Allerdings, Grandpa ist ein wenig, naja, eigen. Er war nicht sehr begeistert, als ich ihm erzählte, dass ihr kommt. Nehmt bitte nicht alles gleich so ernst. Im Grunde meint er es nicht so. Ja, toll. Grandpa, das sind die Jungen von denen... Du sollst mich nicht immer Grandpa nennen. Abuelito heißt das, aber nicht Grandpa. Abuelito, das sind Justus, Peter und Bob. Diese 3 Gringos, woher sollen die wissen, was hier los ist? Aber... Señor de la Cruz, wir haben einige Erfahrungen mit scheinbar unerklärlichen Phänomenen. Hier ist unsere Karte. Die 3 Detektive. Wir übernehmen jeden Fall. Wieso drei Fragezeichen? Die Fragezeichen sind ein Symbol für ungelöste Rätsel und Geheimnisse, die noch gelüftet werden müssen. Geheimnisse. Bei uns gibt es keine Geheimnisse zu lüften. Alles, was hier geschieht, ist völlig klar. Es sind Zeichen, die nur uns betreffen. Grandma! Esperanza! Das kam aus dieser Richtung, vom Garten. Peter, da fährt ein Auto weg. Fahr hinterher. Okay, klar. Grandma, was ist denn hier? Es geht gleich wieder. Ich muss nur ein wenig ausruhen. Esperanza, was um Gottes Willen ist passiert? Da vorne! Eine Kalebasse, ein ausgehöhlter Kürbis. Das sind Muster, wie die Indios oft verwendeten. Diese Lilien und Symbole scheinen südamerikanischen Ursprungs zu sein. Peru vielleicht. Ist alles in Ordnung, Señor de la Cruz? Was? Ja, alles in Ordnung. Das ist ja seltsam. Diese Eule hier passt gar nicht zu... Natürlich passt sie. Die Eule ist der Vogel der Nacht. Señor La Cruz, sehen Sie doch, die Eule ist auf den Deckel aufgemalt worden. Nicht den Deckel abnehmen, nicht! Leg den Deckel wieder drauf. So, bäh, was sind denn das für Käfer? Es sind Totengräber. Und wo sie sind, ist der Tod nicht weit. Totengräber? Aber, Señor, sehen Sie denn nicht... Totengräber, Eule, Kalebasse. Zeichen sprechen eine deutliche Sprache. Der Tod ist nah. Bob und Justus halfen Pancho, Esperanza ins Haus zu bringen. Da sie Ruhe brauchte, kamen sie nicht mit hinein, sondern setzten sich draußen auf Gartenstühle. Inzwischen war auch Peter zurückgekehrt. Der Wagen, ein blauer Van, war ihm entwischt. Eilig erzählten die beiden, was sich zugetragen hatte. Totengräber, so eklig. Ja, das ist auch das Einzige, was ich mit Tod in Verbindung bringen kann. Aber der Alte behauptet, dass auch die Eule und all das andere Zeugs Vorboten des Todes sind. Das verstehe ich irgendwie nicht ganz. Die Eule ist mir aus der Mythologie als Vogel des Todes und der Finsternis durchaus bekannt. Mythologie? Du meinst, die Griechen haben sich das mit der Eule schon so ausgedacht? Sozusagen. Das ist dann die Erklärung dafür, weshalb er die Eule als Vorbote des Todes hält. Aber so richtig verstört war Pancho erst, als ich Südamerika und Peru gesagt habe. Vorher war er noch vergleichsweise gelassen. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Da bin ich wieder. Wie geht's deiner Großmutter? Sie ist doch etwas geschwächt, aber nichts weiter, glaube ich. Wohl nur der Schreck. Emiliano, erzähl uns doch mal bitte, wie das alles angefangen hat. Es begann vor 2 Wochen. Da lagen 13 weiße Lilien vor der Haustür. Wir haben noch 2-mal welche bekommen. Immer dieselbe Anzahl. Das nächste war das Messer. Petro hat es neben der Gartentür gefunden. Es ist halb verrostet, mit einem roten Griff aus Glas. Den Rest kennt ihr. Am Abend trafen sich die 3 Fragezeichen zu einer Besprechung in ihrer Zentrale. Bob hatte sich in der Bibliothek erkundigt und trug nun seine Ergebnisse vor. Also, hör zu. Die Lilie gilt allgemein als Todesblume und wird gern für Begräbnisse verwendet. Alten Leuten sollte man sie auf keinen Fall schenken, da sie auch als Vorzeichen des nahen Todes angesehen wird. Ach so. Und was hast du über das Messer rausgefunden? Findet jemand ein Messer? Warte mal. Oh, jetzt habe ich hier... Ah ja, da steht's. Findet jemand ein Messer, dann gilt das dem Aberglauben nach ebenfalls als Zeichen dafür, dass bald jemand in seiner näheren Umgebung stirbt. Verrückt, an was die Leute alles glauben. Ich habe noch was über das Messer gefunden. Seht mal hier. Aber das gleicht ja exakt Emilianos Beschreibung. Genau. Das ist ein Stilett aus der Zeit Karls des Vierten von Spanien. Es stammt aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Und das andere ist womöglich eine Filmrequisite oder ein ausgefallener Brieföffner. Was weiß ich. Aber wenn es um den Aberglauben ginge, dann hätte doch jedes andere Messer im Garten der Delacruz liegen können. Nicht ausgerechnet eine Nachbildung eines ungewöhnlichen Stiletts. Das muss doch eine Bedeutung haben. Was hast du noch zu berichten, Bob? Na, jetzt bleibt nur noch die 13. Das ist allgemein die Zahl des Unheils und des Todes. Nur zur Kalibasse habe ich nichts gefunden. Also, für mich hört sich das alles nach einem schlechten Scherz an. Da will jemand den Delacruz einen gehörigen Schrecken einjagen. Das macht er dann aber sehr hartnäckig. Außerdem ist die Sache nicht lustig. Nein, Freunde, ich glaube, es geht um mehr. Da Peter am nächsten Tag ein Fußballtraining hatte, trafen sie erst am Abend am Hause der Delacruz ein. Hallo, Emiliano ist noch nicht da. Er ist nicht da? Nein, er musste noch mal zum Training. So, wann kommt er denn zurück? Keine Ahnung, kommt rein. Ja, danke. Was sollen diese verdammten Gringos hier? Beachtet den alten Barbeis gar nicht. Kommt rein, setzt euch. Pancho, raum deinen Ramsch weg. Es gibt Essen. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Da draußen. Was ist denn da, Peter? Sieh doch aus dem Fenster, siehst du es denn nicht? Nein, die Sonne blendet. Was soll denn da sein? Signora Delacruz! Justus, ist alles in Ordnung mit ihr? Ruf einen Krankenwagen, Bob. Schnell, ich glaube, sie hat einen Herzinfarkt. Abuelito. Esperanza, Carina. Es wird gleich jemand da sein, Signora. Peter starrte noch immer aus dem Fenster. Draußen stand ein Reiter. Eine Gestalt wie aus einer anderen Welt, einer anderen Zeit. Das Pferd war kunstvoll aufgezäumt, trug eine purpurrote Decke und der Reiter eine rostrote Panzerung. Plötzlich hob er seine Hand und zeigte zu ihnen hin. Dann machte er kehrt und stob in der untergehenden Sonne davon. Hallo, wo seid ihr denn alle? Wir sind hier, in der Küche. Oh Gott, Grandma, nein, bitte nicht. Was ist passiert? Sie hat wohl einen leichten Herzanfall erlitten. Ein Herzanfall? Aber warum? Einfach so? Sie hat sich sehr erschreckt. Erschreckt? War es wieder eines dieser verdammten Vorzeichen? Wir erzählen es dir nachher. Jetzt sollte erst jemand rausgehen, damit die Sanitäter wissen, wo ihr Einsatzort ist. Signora Delacruz wurde ins Krankenhaus gebracht. Peter erzählte Emiliano, was seine Großmutter so erschreckt hatte. Dann ist er fortgeritten. Ich glaube das nicht. Antonio de Mendoza. Antonio de Mendoza? Es ist verrückt. Einfach verrückt. Antonio de Mendoza, der Rote Ritter, ist tot. Tot? Mein Vater war Archäologe. Hauptsächlich arbeitete er in Peru. Er und sein Team erforschten ein paar Ruinen. Dort war ein altes indianisches Volk, die Aymara, beheimatet gewesen. Ich fand die Arbeit meines Vaters immer sehr spannend. Deshalb hat mich Dad ein paar Mal mitgenommen. Bei der letzten, zu der er mich mitnahm, fanden die Mitarbeiter eine künstlich verschlossene Höhle, in der sich eine völlig unversehrte Grabanlage befand. Ein einheimischer Helfer, der ein paar Schriftzeichen entdeckte, flippte völlig aus und schrie, dass wir das Grab auf keinen Fall öffnen dürften. Es sei verflucht und furchtbares Unheil würde über uns alle kommen. Natürlich konnte das mein Vater nicht abhalten. Allerdings schickte er mich vorher nach Hause. Er dachte wohl, ich bekäme etwas zu Gesicht, was mich sehr verstören würde. Am Abend wollte ich unbedingt wissen, was er entdeckt hatte. Aber er war sehr wortkarg, meinte nur, dass wir das auf den nächsten Tag verschieben müssten, und sagte mir gute Nacht. Das war das letzte Mal, dass ich meinen Dad sah. Am nächsten Tag fuhr er mit Ma morgens früh zum Flughafen, um einen Verwandten abzuholen. Gegen Mittag kam jemand von der Polizei vorbei und sagte uns, dass sie auf dem Weg tödlich verunglückt sind. Das Grab, das mein Vater geöffnet hatte, war das von Antonio de Mendoza, und er starb im Mai 1552. Im Sarg fand man ein männliches Skelett in roter Rüstung, einige Waffen und Teile einer roten Pferdepanzerung. Und im Sarg herum lagen Skelettreste von mindestens fünf weiteren Menschen. Man nimmt an, dass Antonio seine Diener mit ins Grab genommen hat, und zwar lebendig. Mann, oh Mann, das ist ja mit das Schauerlichste, was ich je gehört habe. Und woher weißt du das alles? Ich bin vor einem Jahr zufällig auf dem Dachboden auf einen Karton gestoßen, den Pancho dort versteckt hatte. Und darin fand ich alle möglichen Zeitungsartikel über die Graböffnung. Er wollte sie wohl vor Pedro und mir verstecken. Wenn Pancho von Antonio weiß, dann hat er vielleicht deshalb so seltsam beim Kürbis reagiert. Vielleicht hat ihn der schon an Antonio denken lassen. Und das Messer. Das Original stammt doch aus der Zeit, in der Antonio gelebt hat. Könnte durchaus sein, dass Pancho und Esperanza schon früher den Verdacht hegten, dass sich Antonios Fluch nun erfüllt. Zutrauen würde ich's ihnen. Das ist doch Unsinn. Absurdes Geschwätz eines alten Indianers. Naja, es war außerdem noch eine Steintafel im Grab, auf der sowas stand wie: Wer immer Antonio in seiner Grabruhe stören würde, sollte verflucht sein bis in alle Ewigkeit. Doch der Fluch erstreckte sich nicht nur auf den Grabständer selbst. Antonio hat auch dessen Nachkommen bis in die 20. Generation verdammt. Am nächsten Tag trafen sich die drei Detektive nach der Schule auf dem Schrottplatz. Hi, können wir gleich los? Weil das Fußballtraining fängt gleich an. Moment noch, Peter, ja? Ich habe extra das Mittagessen ausfallen lassen, damit ich noch in der Bibliothek nach Informationen suchen konnte. Was denn für Informationen? Ich habe nur geprüft, ob ich weitere Infos zu Emilianos Erzählung finde. Ich habe mir sogar noch ein paar Unterlagen aus Palo Alto faxen lassen. Ja, aber ich habe auch nichts weiter entdecken können. Hier, Just, das Wichtigste habe ich dir kopiert. Danke. Können wir dann endlich? Sicher. Chauffieren wir unseren Star mal ins Stadion, auf dass er die Gegner wie ein Wirbelsturm vom Rasen fegt. Mach mir nur Mut, ich habe ohnehin schon genug Bammel vor dem Zusammentreffen mit El Torbellino. Moment, Bob, diese Krone da auf dem Blatt. Weißt du, wie die draufgekommen ist? Nö, keine Ahnung. Die ist mir auch schon aufgefallen. Die kam schon so aus dem Fax raus. Merkwürdig. Sehr merkwürdig. Es war soweit. Gleich würde das Fußballtraining beginnen. Doch als Peter gerade seine Kabine verließ, erlebte er eine Überraschung. Hä? Du hier? Hey Peter, du kennst El Torbellino? Das ist ja mein Ding. Was? Das ist... Aber ich verstehe... Emiliano? Hallo, Peter. Komm jetzt, Peter. Wir müssen raus aufs Spielfeld. Ja, wir sehen uns ja. Dann gleich. Während des Spiels zeigte sich Emiliano, der sagenumwobene El Torbellino, äußerst unkonzentriert. Er verschoss den Ball oder schaffte es erst gar nicht, ihn anzunehmen. Und am Ende schoss er einen Elfmeter, doch der Ball erreichte nicht einmal das Tor. Nach dem Training liefen die drei Fragezeichen zu ihm hin. Emiliano, du bist El Torbellino? Sag mal, was war denn mit dir los? Ist dir nicht gut? Sie haben Pedro entführt. Was? Wie? Ein Junge hat mir vorhin einen Zettel gebracht. Ich habe ihn noch nie vorher gesehen. Er meinte, die Nachricht sei von euch. Hier ist sie. Verliere das Spiel, wenn dir das Leben deines Bruders lieb ist. ADM. ADM? Aber das ist doch... Antonio de Mendoza. Die drei Detektive und Emiliano fuhren sofort zum Hause der De La Cruz. Doch alles, was sie fanden, war Pedros Turnschuh, der am Rand des Grundstücks lag. Daneben zeichneten sich deutlich frische, tiefe Hufspuren ab. Seht mal, die Spur führt noch weiter. Zu den Felden da vorne. Schauen wir doch mal, wie weit wir ihm folgen können. Hört ihr das? Antonio kehrt zurück! Du bist der Nächste. Die drei Fragezeichen riefen die Polizei. Doch die konnte nichts weiter tun, als die Spuren zu sichern. Auch am nächsten Tag gab es noch keine Spur von Pedro. Am Abend bemerkte Justus, dass die Tür der Zentrale offen stand. Die hatte er doch abgeschlossen. Vorsichtig näherte er sich mit einer Eisenstange bewaffnet, als ein Schatten herausschoss und Justus mit voller Wucht rammte. Vor seinen Augen wurde es schwarz. Autsch. Das Telefon. Ja, Justus Jonas von den drei Detektiven? Justus, ich bin's, Emiliano. Pedro ist wieder da. Wieder da? Ja, die Polizei hat ihn gerade gebracht. Es geht ihm gut. Hat er gesagt, was passiert ist? Wir haben ihn nicht mehr gefragt. Er schläft jetzt. Die Polizei hätte ihm auch schon einige Fragen gestellt, aber er hätte nichts mitbekommen. Hör zu, wir kommen morgen vor dem Spiel zu euch raus. Wegen des Feiertags haben wir ja alle frei. Vielleicht hat Pedro ja irgendwas bemerkt, was uns weiterhilft. In Ordnung. Ach so, heute Morgen lagen wieder Lilien vor unserer Haustür. Wieder 13 Stück? Nein, diesmal waren es nur 7. Hier musst du abbiegen, Peter. Ich weiß. Ja, ich sag's ja nur. Ich habe außerdem heute Morgen die Zentrale durchsucht. Der Einbrecher hat gestern Abend die Kopien zum Roten Ritter mitgehen lassen. Die Kopien? Das hat der Typ geklaut? Das nennt man wohl Vernichten von Beweismitteln. Ja, aber dafür habe ich was gefunden, das der Einbrecher verloren haben muss. Eine kleine Einstecknadel mit einer kleinen goldenen Krone. Hier, wo. Aber das ist doch die gleiche Krone wie die auf der einen Kopie drauf war. Genau. Gib mal her die Nadel. Vergiss nicht, dass du fährst. Behalte die Straße im Blick. Ja, ja. Ich hatte schon bei der Zeichnung den Eindruck, dass mir die Krone bekannt vorkommt. Aber jetzt, wo ich sie in Natura sehe, bin ich mir sicher, dass ich sie kenne. Ich weiß nur nicht, wo ich sie schon mal gesehen habe. Wir müssen unbedingt herausbekommen, woher dieses Ding stammt. Und wofür es steht. Es hat sicher eine Bedeutung. Aber jetzt hören wir uns erstmal an, was Pedro zu berichten hat. Guten Morgen, ihr beiden. Ich habe schon ein bisschen mit Pedro geredet. Ich glaube nicht, dass er irgendetwas weiß, was uns weiterhilft. Mal sehen. Jedes Detail kann wichtig sein. Hallo. Hallo, Pedro. Du weißt, weshalb wir da sind? Wir möchten wissen, was gestern passiert ist. Ich sag jetzt einfach mal, was du mir gesagt hast, okay? Also, ein großer, im Gesicht wie ein Skelett maskierter Mann hatte ich auf dem Weg zu einem Freund vom Fahrrad gezerrt und ich samt Rad in einen Van verfrachtet. Der war, glaub ich, blau. Blau? Wisst ihr noch? Der Van, den ich damals bei dem Vorfall mit den ekligen Totengräberkäfern verfolgte, der war auch blau. Oder rot? Grün. Gut, weiter. Der Mann hatte ich auf den Rücksitz gepackt, gefesselt, geknebelt und die Augen verbunden. Und scheußliche Musik angemacht. So Jammermusik. Jammerlieder? Interessant. Das sollten wir uns mal merken. Danach hat er dich zu einem Schuppen gebracht, dich von Fesseln und Knebel befreit, dir Essen hingestellt und ihn abgesperrt. Dann hast du gemerkt, dass du dich unter einer Schuppenwand hindurchgraben konntest. Und als das Loch groß genug war, bist du abgehauen. Später hatte ich dann eine Polizeistreife aufgegabelt und nach Hause gebracht. In einem richtigen Polizeiauto. Allerdings ohne Sirene. Und erst haben wir auch noch nach dem Schuppen gesucht. Dabei habe ich denen doch gesagt, dass ich schon alles aufgegessen habe. So, dann müssen wir jetzt auch zum Stadion fahren. Kommt! Das Spiel hatte begonnen. Die Fans hatten Emiliano seine katastrophale Leistung vom Hinspiel schnell wieder verziehen. Nach 20 Minuten stand es noch immer 0:0. Bei diesem Spielstand würde Peters Mannschaft das Finale gewinnen. Aber dann erzielte Emiliano mit einem wunderbaren Schuss aus der linken Strafraumecke das 1:0 für sein Team. Dies bedeutete 2x15 Minuten Verlängerung. In der zweiten Hälfte geschah es dann. Peter und Emiliano standen sich wie kampfbereite Tiere einander gegenüber. Dann täuschte Emiliano nach rechts, ging aber nach links. Peter erkannte die Finte zu spät, schoss herum und grätschte Emiliano im Strafraum. Emiliano bekam den Strafstoß sofort zugeschossen und Peter, der schon gelb gesehen hatte, flog mit gelb-rot vom Platz. Mit unglaublicher Wucht drosch Emiliano das Leder vom Elfmeterpunkt. Der Torwart hatte gegen das Geschoss keine Chance. Zwei Tage später saßen in der Wohnstube der De La Cruz außer den drei Fragezeichen auch noch 5 weitere Männer. Es sollte entschieden werden, welchem Verein Emiliano beitritt. Dorthin, Emiliano. Deine Großmutter und ich möchten, dass du dorthin gehst. Was? Aber Sie können... Nein, das kann doch nicht Ihr Ernst sein! Bitte, Sie müssen, Sie... Hier, sehen Sie doch! Unsere Entscheidung steht fest. Sie müssen sich keine Mühe mehr geben. Und ich kann Ihnen genau sagen, wie diese Entscheidung zustande kommt. Du kannst, was? Ihnen allen erklären, wieso Senora und Senor de la Cruz entschieden haben, dass Emiliano zur Real Lisbon gehen soll. Ah ja, und wieso bitte? Das wüsste ich auch gern. Dazu muss ich weiter ausholen. Seit geraumer Zeit machen einige Vorfälle der Familie de la Cruz zu schaffen. Sie werden mit den Vorboten des Todes konfrontiert. Es fanden sich Lilien, die Todesblumen, entweder 7 oder 13 Stück. Ein Messer wurde gefunden, was bedeutet, dass jemand bald stirbt. Der Ruf einer Eule des Todesvogels ertönte und Totengräber, eine Käferart, tauchten auf. Da Senora und Senor de la Cruz recht abergläubische Menschen sind, fielen diese Ereignisse bei ihnen auf sehr fruchtbaren Boden. Ich glaube nicht, dass du weißt, wovon du sprichst. Vielleicht... Querido, lass ihn aussprechen! Zunächst wussten wir, meine Kollegen und ich, nicht so recht, was wir davon halten sollten. Doch als ich vorgestern... Moment mal! Deine Kollegin und du? Ich dachte, ihr seid Freunde von El Torbellino! Sind wir auch. Aber gleichzeitig betreiben wir ein Detektivbüro. Vorgestern also fiel mir beim Spiel die Stadionzeitung in die Hände. Darin stand, dass Emiliano bereits lukrative Angebote von renommierten Vereinen vorliegen, die ihn unter Vertrag nehmen wollen. Sie alle, meine Herren, wissen selbst, dass es dabei um viel Geld geht. In Europa wird ein Spieler nicht selten mit mehreren Millionen gehandelt. In der Zeitung wurden 4 Vereine genannt, die Interesse an Emiliano hätten. Der FC Birmingham, ihr Verein Mr. Charlton, der AG Paris von Monsieur Lejar, Olympiakos Athen, den Mr. Tiriakis vertritt, und schließlich Real Lisbon, für den Mr. Belaido arbeitet. Und wer ist das hier? Dazu kommen wir später. In diesen kurzen Porträts der Vereine wiederum machte ich einige aufschlussreiche Entdeckungen. Im Logo von AG Paris tauchten Linien auf. Olympiakos Athen führt zu einem eine Eule im Wappen und wurde zum anderen 1913 gegründet. Birmingham dagegen gibt es seit 1907. Und schließlich werden die Fußballer jener Stadt auch The Reds, also die Roten, genannt, was als dominierende Farbe auch die Papiere des Vereins schmückt. Und die Farbe Rot wiederum begegnete den De La Cruz in Verbindung mit anderen Vorkommnissen so häufig, dass auch jeder andere eine Abneigung gegen diese Farbe entwickelt hätte. Und jetzt kommt das Entscheidende. In einem Interview in der Zeitung verriet Emiliano, dass die Entscheidung, zu welchem Verein er später gehen würde, kurz nach dem Finale fallen würde. Dann erst erhielten die Vertreter der Vereine seine Antwort. Allerdings würde er diese Entscheidung seinen Großeltern überlassen. Ihnen würde er vertrauen und auf ihren Rat alleine hören. Willst du uns damit sagen, dass uns Monsieur Abelardo hier eine Abneigung gegenüber den Vereinen schnüren wollte? Jawohl! Da sie alle dasselbe zu bieten haben, Geld, Unterkunft und so weiter, sich die De La Cruz aber daraus nichts machen, sondern nach anderen Kriterien urteilen, musste man sie oder vielmehr ihr Unterbewusstsein manipulieren. Das ist doch völliger Blödsinn. Wer glaubt denn, dass Sie die De La Cruz eingeschüchtert haben? Na, dann überlegen Sie mal. Wessen Verein wurde denn hier als einziger nicht negativ vorbelastet? Ihrer? Und für wen haben sich die De La Cruz entschieden? Na sowas, für Ihren Verein. Und wer hat an der Universität von Palo Alto recherchiert, um etwas für die Vergangenheit der De La Cruz herauszufinden? Jemand, der zufällig diese Krone, das Vereinslogo von Real Lissabon, auf einem Artikel über die Arbeit von Emilianos Vater gezeichnet hat und der diesen Anstecker hier mit genau dieser Krone verloren hat, als er bei uns herumschnüffelte und dabei Justus niederschlug. Das mit dem Artikel war ziemlich genial. Damit man die mysteriösen Ereignisse nicht gleich als Schabernack abtut und die Parallelen zu den anderen Vereinen nicht entdeckt, haben sie die Geschichte zu Antonio de Mendoza ausgegraben. Sie wussten um die tiefen Wunden und Ängste, die diese Sache bei den De La Cruz hinterlassen hatte. Und jetzt arrangierten sie alles so, dass die Großeltern glauben mussten, Antonio wäre zurück, um seinen Fluch wahr werden zu lassen und sich an den verbleibenden Familienmitgliedern zu rächen. Der ganze Spuk sollte die De La Cruz in eine seelische Sackgasse treiben, mit der einzig und allein ihr Verein nichts zu tun hatte. Und nicht zu vergessen, die Entführung von Pedro. Sie sollte die letzten Zweifel der De La Cruz, dass es der Geist wirklich ernst meinte, beseitigen. Zum Glück konnte Pedro entkommen. Das ist eine nette Geschichte, aber ich glaube nicht, dass euch irgendjemand den Kram abnehmen wird. Und ich möchte doch keinen meiner hier anwesenden Kollegen zu Unrecht verdächtigen. Doch wenn das ein Trick sein sollte, um mir den Deal vor der Nase wegzuschnappen, wird es Ärger geben. Moment mal. Was erlauben Sie sich da eigentlich? Das ist ja ohne Herr! Mr. Abelardo, es ist gar nicht nötig, dass man uns glaubt. Wir haben Beweise. Als Pedro entführt wurde, hat er auf der Rückbank des Vans, in dem er abtransportiert wurde, diesen Lappen hier gefunden und eingesteckt. Wenn Sie einverstanden sind, würden wir einen Polizeihund daran riechen lassen. Sollte er dann keinen Zusammenhang zwischen Ihnen und dem Geruch des Lappens herstellen können, werden wir uns bei Ihnen entschuldigen und uns sofort verabschieden. Sollte aber das Gegenteil der Fall sein. Nun, solch eine Aussage eines Polizeihundes gilt vor Gericht als eindeutiger Beweis. Ein Polizeihund, ja? Und den habt ihr in eurem Detektivköfferchen dabei, oder was? Nein, heute mal nicht. Aber Inspektor Cotter hat zufällig einen draußen im Wagen. Guten Abend miteinander. Na, wie ist es? Ja, ist gut. Dann hole ich die Abele mal herein. Ich muss mal auf die Toilette. Mr. Abelardo stand auf, stürzte dann auf einmal urplötzlich zur Tür und riss sie auf und lief Cotter und 2 weiteren Beamten genau in die Arme. Na, wo wollten wir denn auf einmal hin? Ich glaube, Sie begleiten uns erst einmal aufs Revier. Und dort unterhalten wir uns dann ein wenig über Blumen, Messer, Zahlen und Farben. Was meinen Sie dazu, hä? Puh, der Bluff mit dem Lappen hat ja Gott sei Dank geklappt. Der Typ war ja bis zuletzt kalt wie ein Eiswürfel. Ja, ohne seinen Fluchtversuch wäre es wahrscheinlich schwierig geworden, ihn festzunageln. Aber ich wüsste nicht, wer er sich da jetzt noch ausreden will. Aber woher wusstest du eigentlich, Just, dass es Abelardo selbst war, der Pedro entführte? Wenn Pedro im Auto von jemand anders gesessen hätte, hätte sich er wegen des Lappens ja keine Sorgen machen müssen. Jammerlieder. Was? Pedro sagte, der Entführer hätte Jammerlieder im Auto abgespielt. Und das ist eine sehr treffende Beschreibung für den schwermütigen portugiesischen Fado-Gesang. Also war es nur naheliegend, dass ein Portugiese Pedro entführt hat. Manchmal machst du mir schon ein bisschen Angst, weißt du das? Hört mal. Ja, bitte? Also wir, also wir müssen uns, glaube ich, bei euch entschuldigen. Es war nicht richtig, wie wir uns, ich euch gegenüber verhalten habe. Ich habe euch die ganze Zeit misstraut und dabei wolltet ihr nur helfen. Deswegen wollte ich... Wir uns entschuldigen. Naja, die Sache war wirklich nicht leicht zu durchschauen. Trotzdem, wir waren zwei alte Esel und das musst ihr uns auch nicht ausreden. Und jetzt kommt alle wieder rein. Ich mache uns eine Limonade. Du Just, sag mal, wie hat Abelardo eigentlich das mit dem Eulenruf gemacht? Es gibt hochwertige Lautsprecher, die kaum größer als eine Zigarettenschachtel sind. Also perfekt, um sie zu verstecken und trotzdem einen fantastischen Klang haben. Aha, und noch was, wieso wollte Abelardo, dass ich im ersten Spiel schlecht spiele? Der ein oder andere Verein hätte das Interesse an dir verlieren sollen, weil du offenbar doch nicht so gut bist. Klar, so wie ich da auf dem Platz rumgetaumelt bin. Für welchen Verein entscheidest du dich jetzt eigentlich, Emiliano? Da drin warten immer noch verlockende Angebote auf dich. Wartet mal, der Mann da will anscheinend zu uns. Vielleicht noch so ein Spieler, hi. Keine Ahnung, ich kenne ihn nicht. Hallo, du bist Emiliano de la Cruz, nicht wahr? Ja, und Sie sind? Greg Martin, ich bin... Trainer bei der U18-Nationalmannschaft, jetzt erkenne ich Sie. Ja, genau. Ich habe dich vorgestern beim Finale beobachtet und ich bin gekommen, um dich zu fragen, ob du nicht Lust hättest, für die U18-Nationalmannschaft zu spielen. Ich glaube, das ist genau das, was ich mir am meisten gewünscht habe. Ja, ich will für Sie spielen. Wahnsinn, Emiliano. Jetzt wirst du U18-Nationalspieler. Hey, bist du nicht dieser Meister der Blutgrätsche, der Emiliano so unsanft gelegt hat? Der bin ich wohl. Weißt du, die Aktion war ziemlich dämlich, aber ansonsten hast du prima gespielt. Wie war dein Name? Peter Shaw. Ich glaube, Peter Shaw, wir werden dich in Zukunft auch etwas näher beobachten.